Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Unser Jahresrückblick 2020. Scheiß auf 2020. Ein Jahr voller Entbehrungen geht vorbei und ich wollte mich eigentlich nochmal über meine Ex-Tussen auskotzen, aber ich glaube, die haben im Moment genug Probleme mit ihren neuen Fruchtfliegenbestäubern. Naja, scheiß da und drauf. Corona hält uns weiter ja, in Atem und es ist kein Ende in Sicht und das ist Wahnsinn, wie man das alles überstehen konnte oder überstanden hat, aber es nimmt ja kein Ende. Es nimmt kein Ende, auch die Impfungen, also das ist ja auch ein Witz, was da alles passiert ist. Irgendwie in Schleswig-Holstein oder wo, da hat jemand die fünffache Dosis bekommen, was eigentlich bei 5 Leute war und da kann man eigentlich nur mal sehen, was für Fruchtfliegenbestäuber da sitzen, die sich irgendwie die Gebrauchsanweisung nicht durchlesen. Und naja, ja, die Fitnessstudios sind auch geschlossen. Ich war jetzt auch, glaube ich, seit 5 Monaten nicht beim Training. War ja dieses Jahr auf Borkum in Reha-Kur. Und das ist eigentlich so das Beste, was mir ja, bis jetzt passieren konnte in diesem Jahr. Und habe auch wieder mal nur psychisch gestörte Frauen kennengelernt. Von Hase, Schnucki und wie sie alle heißen. Und ich habe schon mal gesagt, irgendwie haben die Frauen hier in Oldenburg irgendwie alle einen an der Klatsche. Und da verzichte ich lieber drauf, irgendwie eine neue Beziehung einzugehen. Und heute ist Silvester und man darf ja offiziell kein Feuerwerk abbrennen, was auch für ein Scheißgesetz, also wer das rausgebracht hat, das ist ja der Wahnsinn. Also man darf kein Feuerwerk kaufen, darf es aber doch auf bestimmten Plätzen und Orten abbrennen und was kann man dazu nur sagen? Scheiß der Hund drauf. Ja, ich weiß, ich war jetzt ziemlich lange nicht online mit meinem Podcast, habe auch keine Motivation gehabt, irgendetwas zu posten. Und aber zum Ende des Jahres wollte ich es mir nicht nochmal nehmen lassen, euch allen einen guten Rutsch zu wünschen. Also wir stehen gerade in Verhandlung mit Audio Now und kann sein, dass man uns nächstes Jahr auch auf Audio Now hört. Mittlerweile sind wir ja auf 20 Podcast-Seiten gelistet, also die größten Spotify und iTunes und auch in USA, Türkei, England, keine Ahnung, ob die da alle Deutsch sprechen oder ob das da übersetzt wird, keine Ahnung. Ich wollte mich ja nicht drüber auslassen, aber wenn man mal so auf Facebook guckt, was da wieder gepostet wird, direkt neues Foto, neuen Fruchtfliegenbestäuber an der Seite und also das artet alles in Kindergarten aus, genauso wie einer meiner schicksten Exen, wo ich eigentlich seit 10 Jahren keinen Kontakt habe und dann auf Facebook dann gepostet habe. Oh Mann, ich dachte, du hättest Kacke an der Hand, ich habe deinen neuen Macker nicht erkannt. Und dann kommt dann direkt ein Kommentar, ich soll da mal endlich aufhören, sie zu beleidigen. Und war aber eigentlich, Jahrzehnte, Jahre gesperrt. Und dann kann man immer sehen, was die Leute für Fake-Profile haben. Dann hat sie ihr Profil freigemacht, dann darunter gepostet. Ich soll mal aufhören, sie nicht mehr zu beleidigen. Oder ihren neuen Freund. Und dann habe ich halt dann darunter geschrieben, du meinst auch wohl, die ganze Welt dreht sich nur um dich? Nein, das tut sie nicht. Und das ist dann, weiß ich nicht, da komme ich irgendwie nicht klar drauf. Irgendwie halbes Jahrhundert kein Kontakt und dann zeigt es sich ja dann doch mal immer wieder, dass man doch meine Postes liest und auf Facebook. Und ja, wie gesagt, zu dem Jahr sehr viele Schauspieler gestorben und oder auch die Prominenten. Und ja, also zu dem Jahr kann man eigentlich nicht viel sagen. Das wird, glaube ich, noch Jahrhunderte, Jahrzehnte in den Geschichtsbüchern vermerkt werden. Die größte Pandemie in der Menschheitsgeschichte. Ja, und in diesem Sinne, ja, euch allen einen guten Rutsch. Passt auf, wenn ihr Feuerwerk abbrennen solltet. Und ja, ich wollte noch so viele Sachen sagen, aber ich habe da irgendwie auch keine Nerven zu. Und ja, wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 und ja, scheiß drauf, ne? Man sieht und hört sich auf Facebook oder auf WhatsApp. Bleibt uns gewogen. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.